Lektion 1, Übung 4. Guten Tag. Wie heißt du? Ich heiße Istvan. Und wie ist der Familienname? Kada. Und woher kommst du, Istvan? Ich komme aus Kapuva. Wo ist das? Das ist in Ungarn.